Jetzt, wo die Enkel um meinen Spielen kichern, meine Lieder zersingen, Tänze tanzen, die ich nicht mehr tanze, sitz ich unter den Pflaumenbäumen und ich warte auf andere Zeiten, die kommen ja nicht, rufen die Enkel, rappen ihre Abzählreime. Heute war gestern, morgen auch, gestern war heute, morgen auch. Und in dem Bienengesumm und Blühen die Mittagsmaschine aus London darüber such ich zwischen den Zeilen der Zeitung Anagramme und Codes der Kumpanien nach Utschekisten, Frontmen des Zeitgeists, gibt es euch noch? Wo kann man euch finden? Getarnt in Kostümen neuer Akteure? Oder seid ihr längst ins Jenseits getanzt? Oder seid ihr längst ins Jenseits getanzt? Was bin ich gefahren in diesem Jahr, schon durch Städte gezogen, ist wenig geblieben, das Paraban nach der Liebe. Morgens Paris oder war es in Hongkong, der feine Triumph um die Lippen der Dame, die ihn zum Stöhnen gebracht hat, zum Schreien und dann zu Sätzen, die er jetzt nicht mehr so einfach und leicht zurücknehmen kann, so leicht und einfach zurücknehmen kann. Ach ja, wie wenig hat sich geändert, mehr aber die auf den Straßen hausen, voller aber die Tempel von heute, leerer aber die Tempel von gestern, müder aber die alten Männer, geiler aber die jungen Frauen, schneller aber die dröhnenden Trommeln, schärfer aber das Raubtierparfüm, schärfer aber das Raubtierparfüm. Ach ja, wie wenig sich doch ändert, zieht man nur lange genug durch die Städte, sitzt man nur lange genug unter Bäumen, sieht wie die Enkelin auf Schaukeln, rein in das Blühen und Bienengesumme, rein und raus und weiter fliegen, die Abendmaschine nach London darüber, halb schon schlafend winke ich ihr zu, halb schon schlafend winke ich ihr zu. Jetzt, wo die Enkel um meinen Spielen kichernd meine Lieder zersingen, schlaf ich sicher ruhiger ein, schlaf ich sicher ruhiger ein.